Lass uns gleich noch mal was holen. Ja, wir müssen aber noch auf Angelika warten. Wer zum Geier ist Angelika? So eine Bekannte von Amanda. Ach so, na hoffentlich hat die was dabei. Sag mal, wer ist eigentlich der Typ, der die ganze Zeit durchs Fenster reinguckt? Oh, ich bin Fresh Dumbledore, komm einfach so durch deine Door. Ich greif mir lässig an die Hoden, check meine Hip-Hop-Klamotten. Mein Gewand schläft auf dem Boden. Yeah, das ist Größe XXL. Und dabei ist auch McGonagall. Warum haben sie mich denn nur wieder hingeschleppt? Und wieso haben alle so wenig an? Da ist ja Sekt im Punsch. Yo, Mann, bist du clever? Lad für die ein, das ist die fetteste Party ever. Ich bring Bitches Ü90 mit. Die sind alle noch fit im Schritt. Je Ola, je Dollar. Party Hop. Je Ola, je Dollar. Party Hop. Yeah. Merkst du, wie ich in deine Party einbring? Und dir gleich Creme Fraiche mitbring. Das ist für den Salat. Fresh die am Start. Gummibärchen hab ich auch dabei. Weiß ich aber nicht, ob du die magst. Ich weiß, ich bin nicht eingeladen und unbestellt. Doch ich rock das Haus so lang, bis mir ein Glas mit Sprite runterfällt. Alter. Oh Mann, Fresh, du gehst ja tierisch ab, Mann. Du bist die Härte. Yeah, und weißt du was? Ich darf sogar bis 23:30 bleiben. Wow. Wir können uns ja die Zeit mit diesem Film vertreiben. So viel länger. Der ist ab 16. Und es kommen zweimal Titten vor. Wow. Und ich bin Fresh Dumbledore. No, ich bin Fresh Dumbledore. Komm einfach so durch deine Door. Ich greif mir lässig an die Hoden. Check meine Hip-Hop-Klamotten. Mein Gewand schläft auf dem Boden. Yeah, das ist Größe XXL. Und dabei ist auch McGonagall. Yo, ich bin McGonagall. MC Gonigal, ain't we check? Die Ziege macht McMack. Yo, guck dich um und ich bin weg. Das war mal ein geiler Reim. Nein. Ich lade mich heute selber ein. Nein. Ach, ist das deine Party hier? Ja. Pech, jetzt gehört sie mir. Scheiße, Mann, nein, geh weg. Dreh mir die auf den Schlips. Gib mir mal die Chips. Nein. Hier ist wird Party gemacht. Hey! Oh, Scheiße. Yay! Auf meine Vergraut, meine Gäste. So, das geht doch richtig los jetzt hier. Oh nein. Oh fuck, Mann, der Kerl ist durch. Das ist unheimlich, ich verzieh mich. Nein, nein, warte. Holt du mal diese Party scheiße ist und du Fresh dies Party-Track vermisst, dann leg dieses Tape in deinen Player. Wie du hast keinen, komm ne mein, das ist ein brandneuer. Pass auf, dass der linke Lautsprecher nicht abfällt. Und er spielt auch nur, wenn man die Play-Taste festhält. Hey, alles nur vom Feinsten. Auf keinsten. Fjetsten? Was redsten? Das ist Retro. Ich sag yo. Yo, ich bin Fresh Dumbledore. Komm einfach so durch deine Door. Ich greif mir lässig an die Hoden. Check meine Hip-Hop-Klamotten. Mein Gewand schläft auf dem Boden. Yeah, das ist Größe XXL. Und dabei ist auch McGonagall. Sie haben mir gesagt, wir gehen Bingo spielen. Ich tu mir das nicht länger an. Ich gehe. Und jetzt geht McGonagall. McGonagall geht weg. Sie müssen nicht alles besingen, was ich mache. McGonagall geht weg. Ja, ich gehe. Das habe ich schon selber verstanden. Und jetzt geht McGonagall. McGonagall geht weg. Tschüss. McGonagall ist weg. So, und was machen wir jetzt? Ja, ich warte immer noch auf Angelika. Okay. Die Uhr ist schön.